hat Ernst August von Hannover einem Diskothekenbetreiber in Kenia Anfang 2000 schwere Körperverletzungen mit einem Schlagring zugefügt oder hat er ihm in Anführungsstrichen nur zwei Ohrfeigen verpasst? Das ist Gegenstand des Strafprozesses, der heute vor dem Landgericht in Hildesheim wieder aufgenommen worden ist. Das Landgericht Hannover hatte den Prinzen 2004 wegen gefährlicher Körperverletzung an dem Hotelier Josef Brunnlehner zu einer Geldstrafe von 445.000 Euro verurteilt. Dagegen hat Ernst August von Hannover erfolgreich ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt. Die Entscheidung, den Prozess neu aufzurollen, sei vor allem nach der Benennung neuer Zeugen durch den Angeklagten gefallen, so Gerichtssprecher Bernd Pingel. Neben den Zeugen, den neuen Zeugen, die der Angeklagte vorgebracht hat, hat er auch vorgetragen, dass das in dem Berufungsverfahren in Hannover abgegebene Geständnis bzw. die Erklärung, die sein damaliger Verteidiger abgegeben hat, so von ihm nicht autorisiert gewesen sei. Und dass diese Erklärung, die der Verteidiger seinerzeit abgegeben hat, auch nicht zutreffe. Zur Neuauflage des Prozesses ist Ernst August von Hannover heute persönlich vor dem Landgericht Hildesheim erschienen. Gekleidet in dunkelgrauem Anzug mit lila Krawatte und passenden Kniestrümpfen machte der Prinz jedoch keine Angaben vor Gericht oder den zahlreich erschienenen Pressevertretern, sondern er überließ es seinem Anwalt, eine 17-seitige Erklärung zu verlesen. Darin räumt der Adlige ein, am Abend des 14. Januar 2000 aus Ärger über laute Disco-Musik und Laserstrahlen, die das ganze Dorf gestört hätten, dem Restaurantbetreiber zwei symbolische Ohrfeigen versetzt zu haben. Er habe sich kurz vorgestellt und den Mann dann mit den Worten »One for the music and one for the light« die beiden Schläge ins Gesicht verpasst, so der Anwalt des Prinzen. Einen Schlagring oder einen anderen Gegenstand habe Ernst August von Hannover dabei nicht benutzt, beteuert der in seiner Erklärung vor Gericht. Außerdem habe er im Interesse der Dorfbevölkerung gehandelt. Dem Opfer, ein Hotelier aus Deutschland, wirft der Prinz so wörtlich groteske Erfindungen und Lügengeschichten vor. Er wisse nicht, wie dieser sich die angeblich schweren Verletzungen zugezogen habe. Zeugen hätten Brunnlehner kurz nach dem Vorfall unverletzt gesehen, Krankenberichte seien gefälscht worden. Josef Brunnlehner, der im Prozess als Nebenkläger auftritt, weist die Vorwürfe des Prinzen jedoch zurück. Man könne die Wahrheit nicht wie einen Pfannkuchen umdrehen, so der Mann gegenüber der Presse. Ich habe meine Aussage nicht zu ändern, weil die Wahrheit, die kann man nicht ändern. Und wie gesagt, wer das erlebt hat, auch nach 20 Jahren könnte ich das noch genau schildern. Ich habe den nicht gekannt, kein Wortwechsel, gar nichts. Wie kann einer nachts auf Sie zulaufen und noch dazu ein Weißer und dich einfach brutal niederschlagen? Aus welchem Grund? Wenn er sagt, er hat mir zwei geschmiert, dann hat er ja gelogen. Der zweite Grund, warum Ernst August von Hannover eine Wiederaufnahme des Prozesses angestrebt hat, sei die unzureichende Verteidigung durch seinen früheren Anwalt. Er sei regelrecht hintergangen worden, so der Prinz in seinen Ausführungen. So habe sein damaliger Verteidiger in einem nicht autorisierten Geständnis vor Gericht einige Lügen verbreitet, unter anderem, dass Ernst August während der Tat alkoholisiert gewesen sei. Äußerungen, die nicht den Tatsachen entsprechen, versuchte der Prinz heute vor Gericht deutlich zu machen. Auf den Vorsitzenden Richter Andreas Schlüter kommt eine nicht ganz leichte Aufgabe zu. Die Geschehnisse, so Schlüter heute zum Auftakt der Verhandlung, würden derart unterschiedlich geschildert, dass es für das Gericht nahezu unmöglich sei, über einen objektiven Tatverlauf zu entscheiden. Angesichts des sehr aufwendigen Prozesses, mindestens 11 Prozesstage sind anberaumt, mehr als 20 Zeugen sollen gehört werden, hat der Richter den Parteien heute vorgeschlagen, eine Einstellung des Verfahrens gegen eine hohe Geldbuße zu beantragen. Bislang sei dieser Vorschlag jedoch von keiner der beiden Seiten aufgegriffen worden. Morgen soll das vermeintliche Opfer, Josef Brunnlehner, als Zeuge vernommen werden.